1. Bereits der erste Band verfügt über fest Vorschriften für den Gottesdienst sowie über ein irdisches Heiligtum, das nach menschlicher Art eingerichtet war. 2. In diesem ersten Zelt, das man als das Heiligtum bezeichnet, befanden sich wichtige Gegenstand wie der Leuchter, der Tisch und die Schulbrot. 3. Hinter dem zweiten Vorhang lag jedoch ein weiterer Bereich des Zeltes, der in der religiösen Tradition als das Allerheiligste bekannt war. 4. Dort standen der Goldene Raucheralter und die vollständig mit Goldüberzogene Bundeslade, in der das Manner, der Stab Arend und die Gesetze Staffeln aufbewahrt wurden. 5. Über der Lade befanden sich die Cherubim der Herrlichkeit, die den Sundeckel überschatteten, worüber und dieser Stell jedoch nicht im Detail berichtet werden soll. 6. Nachdem dies Vorbereitungen abgeschlossen waren, betreten die Priester regelmäßig das vor der Zelt, im dort ihr taglichen Gottesdienstlichen Pflichten gewissenhaft zu erfüllen. 7. Das Hinterzelt dürfte hingen nur der Hohepriester einmal im Jahr betreten, wobei stets Blatt für sein eigenen Versen und die des Volks darbracht. 8. Damit verdutlicht der Heilige Geist, dass der Weg in das Wahrheiligtum noch nicht offenstand, solange das erste Zelt und sein Ordnung besten hatten. 9. Dies dient als Schinbild für die Gegenwartige Zeit, in der Gaben und Opfer dargebracht werden, die das Gewissen der Dienenden jedoch nicht zur Vollendung führen können. 10. Dies Regeln bezogen sich lediglich auf Speisen, Getränken versche den Waschungen, die als Ossi Vorschriften bis zu einer Zeit der Neuerung auferlegt waren. 11. Als Christus jedoch als Hohepriester der zukünftigen Segnungen erschien, durchschritt auch ein großes und vollkommenes Zelt, das nicht von Menschenhand erschaffen wird. 12. Betrat das Heiligtum ein für allemal, nicht mit dem Blut von Tyren, sondern durch sein eigenes Blut, wodurch ein Uige Erlösung erregt. 13. Wenn bereits das Blut von Tyren und die Osche eine Kuh Dimension rituell heiligen konnten, ein Ossi Reinheit des Körpers zu bewirken. 14. Wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich durch den Uigen Geist Michaelos Gottopfert, und Sir Gewissen von Toten werken reinigen. 15. Aus diesem Grund ist der Vermittler eins neuen Bands, damit die Berufenen durch seinen Tod die Verheißung des Uigen Erbes empfangen können. 16. Den überall dort, wo ein Testament oder ein rechtlich Stiftung vorliegt, muss notwendigerweise der Tod desjenigen nachgewiesen werden, der sie begründet hat. 17. Ein solches Testament tritt namlich erst nach dem Tod in Kraft, das keinerlei rechtliche Gültigkeit besitzt, solange der Verfasser noch am Leben ist. 18. Infolgedessen wird auch der erste Bund nicht one die Verwendung von Blatt eingeweiht, im sein feierlich Gültigkeit und Ernsthaftigkeit zu bestätigen. 19. Nachdem Mos dem Volkalgebot des Gesetzes verkündet hat, besprengt sowohl das Buch als auch das gesamte Volk mit einer Mischung aus Blut und Wasser. 20. Dabei erklärt ausdrücklich, dass dies das Blut des Bundes sei, den Gott für sein Volk als verbindliche Ordnung angeordnet habe. 21. Auf die gleiche Weise besprengt auch das Heilige Zelt sowie samtlich Gerät, die für den Gottesdienstlichen Dienst im Heiligtum verwendet werden, mit Blut. 22. Nach den Vorschriften des Gesetzes wird fast als mit Blut gerinnet, da one das Vergießen von Blut grundsätzlich kein Vergebung der Sünden möglich ist. 23. Es war daher notwendig, dass die irdischen Bilder der himmlischen Dienst so gerinnet werden, doch die himmlischen Dienst selbst erfüllt den Weitaus hoher Opfer. 24. Christus betrat namlich nicht ein von Menschen gemachtes Heiligtum, das no eine Bild des Warren ist, sondern ging direkt in den Himmel selbst. 25. Tat dies nicht, im sich immer wieder neu zu opfern, wie der Hohepriester, der jedes Jahr mit fremdem Blut in das irdische Heiligtum eintritt. 26. Andernfalls hat sich der Erschaffung der Welt oft leiden müssen. Stattdessen ist nun am Ende seiten erschienen die Sunday endgültig zu tilgen. 27. Und so wie es für die Menschen bestimmt ist, no einmal zu sterben und danach das gottliche Gericht zu erwarten. 28. So wird auch Christus no einmal jepfot, die Sünden weiler wegzunehmen und wird ein zweites Mal erscheinen, den in Rettung zu bringen.